Damit die Paarbeziehung zwischen Mann und Frau hält, was sie verspricht, muss der Mann ein Mann sein und ein Mann bleiben. Und die Frau muss eine Frau sein und eine Frau bleiben. Daher muss der Mann darauf verzichten, sich das Weibliche als etwas Eigenes anzueignen und es zu haben, als könnte er selbst eine Frau werden und eine Frau sein. Und die Frau muss darauf verzichten, sich das Männliche als etwas Eigenes anzueignen und es zu haben, als könnte sie selbst ein Mann werden und ein Mann sein. Denn in der Paarbeziehung ist der Mann für eine Frau nur dann bedeutsam, wenn er ein Mann ist und ein Mann bleibt. Und die Frau ist für den Mann nur dann bedeutsam, wenn sie eine Frau ist und eine Frau bleibt. Wenn der Mann in sich selbst das Weibliche entwickeln und haben könnte, bräuchte er keine Frau. Und wenn die Frau in sich selbst das Männliche entwickeln und haben könnte, bräuchte sie keinen Mann. Daher leben viele Männer und Frauen, die in sich die Eigenschaften des anderen Geschlechts entwickeln, allein. Sie genügen sich selbst.